Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Jochen. Hallo Jochen. Ja, guten Morgen Jürgen. 24 Jahre alt. Genau. Klingst du klar, als würdest du neben mir sitzen? Ja, ich glaube, das ist eine moderne Technik, was? Das ist sehr gut so. Was ist dein Thema? Ja, du sagst es schon, ich bin 24. Ja. Werd bald 25 und ich hatte bis heute noch nicht eine Freundin. Keine Freundin? Keinmal verliebt bisher? Naja, ich habe mich schon mal verguckt in irgendwelche, aber das hat nie geklappt. Also, wenn ich mich dann mal durchgerungen habe, sie anzusprechen, dann hieß es dann irgendwann, ja, hab schon einen Freund oder... Gab es Phasen, wo du heimlich längere Zeit verliebt warst und du dich aber nicht rangetraut hast an die entsprechende Person? Ja, das gab's. Erst war es vor einem Jahr oder so. Eine Kommilitonin. Mhm. Das heißt, du bist Student? Genau. Was studierst du? BWL. Ah, ja. Die saß bei mir ganz normal in der Vorlesung. Wir hatten nichts miteinander zu tun, kannten uns nicht. Und irgendwann fing sie an, mich zu grüßen. Mhm. Und ich so, ja, warum nicht? Mhm. Sieht nett aus, ist süß und so. Ja. Und dann kamen wir zwischendurch mal ins Gespräch und so. Und irgendwann habe ich sie ja mal ganz zufällig im Seminar getroffen. Sind wir ins Gespräch gekommen, sind einen Kaffee trinken gegangen und so, haben uns nett unterhalten. Und irgendwann kam bei raus, meinte ich so, ja, was machst du am Wochenende? Ja, dann mache ich mit meinem Freund das und das. Also irgendwie dachte ich vorher, ja, wie ich denn gar nicht zu grüßen, ist vielleicht auch interessiert an dir, aber war dann doch nicht. Nachdem du das gehört hast, am Wochenende mache ich mit meinem Freund das und das, hast du sofort deine Aktivitäten zurückgenommen? War das für dich so ein Signal, Finger weg von der Frau? Ja. Ja, ja, also da habe ich auch gedacht, wenn, ja, was ist da? Ich meine, das heißt zwar, es ist ein Grund und kein Hindernis, aber... Da verstehe. Lass lieber bleiben. Also. Bisher wenig Glück gehabt mit den Frauen, um nicht zu sagen, gar kein Glück gehabt. Ja. Nicht verliebt, keine Freundin gehabt bisher. Sieht es denn in Sachen Sex auch absolut rar aus, null aus? Ja. Keine Erfahrung bisher gesammelt? Bisher gar nicht. Gar nicht. Musst ja ganz schön Druck haben mittlerweile, ne? Oder? ja, also ich würde doch schon gerne mal. Ja. Das ist... Gerät man da nicht auch immer mehr so ein bisschen in Panik, nach dem Motto, um einen herum wird kopuliert, was das Zeug hält? Ja, die Freunde ja haben so mit, dass um dich herum kopuliert wird. Nein, das kriegt man auch mit, also jetzt, dass alle möglichen Leute Freunde und Freundinnen haben und ja, okay. Pärchen umgeben. Es gab früher mal so einen ganz tollen Song von irgendeiner kleinen Punkband, die hieß Pärchen verpisst euch, keiner vermisst euch. Das wäre natürlich ja, auch ein toller Song. Ja, da bin ich ziemlich, teilweise ziemlich neidisch, wenn ich die so ja, genau. rumlaufen sehe und dann knutschen sehe oder so. Ja, ja, das glaube ich. Dass man da, gerätst du in Torschusspanik ein bisschen? Obwohl es nicht begründet ist mit 24, aber es könnte ja so ein subjektives Gefühl sein. Also Panik jetzt nicht direkt, aber ich denke, irgendwann wird es doch mal Zeit. Mhm. Was ist denn so mit dem Freundeskreis um dich herum? Ich gehe davon aus, dass du schon ein paar Freunde hast. Ja, wobei das Problem ist, die ich also seit dem ersten Semester kenne, da waren wir so eine Gruppe, also vor Vereinigungswoche, da sind jetzt noch mit mir drei Leute übrig geblieben, der Rest hat's aufgegeben und die beiden wohnen auch nicht bei mir im Ort. Ach so, das also heißt, abends, am Wochenende ist keiner da. Ja. Und dann habe ich zwar inzwischen auch andere Leute kennengelernt und so. In welcher Stadt studierst du? In Gießen. In Gießen. Ist eine Studentenstadt und eigentlich auch so studentisch viel los, ne? Ja, zumindest in der Woche. Also es gibt auch noch nicht die Nachfragen so von Freunden oder Umgebung, weil es eben nicht viel Umgebung gibt im Moment bei dir. Was ist los bei dir? Warum passiert nichts? Das gibt's nicht, die Fragen. Wie meinst du das jetzt? Ja, dass Leute dich ansprechen und sagen, hier, warum hast du noch keine Freundin und so. Nee. Das nicht. Also so in so einer Weg gar nicht angesprochen. Also was machen wir mit dir, Jochen? Wir müssen dich unter die Haube kriegen. Ja. So schnell wie möglich. Ich hab's ja auch schon probiert. Ich hab's schon im Wirkst doch Internet ganz probiert. Ich war schon mal in dieser Amiga-Single-Zeitschrift da. Ja. im Dezember. Ja, es ist doch auch schon eine gute Aktivität. Ja, kam keine Antwort. Gehst du denn so viel auf die Rolle? Gehst du raus in Cafés und in Kneipen? Ja, ich denke mal, das ist der große Knackpunkt, weil alleine auf die Piste gehe ich eigentlich gar nicht, weil das finde ich irgendwie ziemlich sinnlos, sich irgendwo allein hinzusetzen. Ja gut, aber du hast doch gar nicht viele Leute, mit denen du rausgehen kannst, wie du mir gerade erzählt hast. Ja, es gibt schon einige, mit denen wir auch ab und an mal eine kleine Party machen oder sowas. Ha, jetzt haben wir gleich schon einen Knackpunkt. Du musst öfters alleine rausgehen, Jochen. Also weißt du, wie oft ich früher, als ich angefangen habe zu studieren hier in Köln, alleine auf die Rolle gegangen bin? Weil auch keine Leute da waren. Man hat ja nicht sofort einen dicken Freundeskreis um sich herum. Und nur so können dann Dinge auch passieren. Wenn du zu Hause in deinem Studierstübchen sitzt und BWL lernst, kommt keine Schöne durchs Fenster geflogen und wird sich in dich verlieben. Ja, okay, das ist jetzt die Sache. Ich bin auch schon mal deswegen, also weil ich dachte, jetzt muss mal irgendwas passieren, ich mal allein rausgegangen und habe ein paar Kneipen da abgeklappert, so erstmal Kneipen an sich. Da sitzen die Leute in Grüppchen an ihren Tischchen. Ich weiß, das Problem kenne ich alles. Das ist alles manchmal sehr, sehr frustrierend und abtörnend. Ja, wie hast du das dann gelöst? Indem ich das immer und immer wieder gemacht habe. Und bist du dann einfach zu den Leuten hingegangen, hast du das mich durchsetzen oder? Manchmal, je nach Stimmung. Manchmal hatte ich auch nicht den Mumm dazu und habe mich nicht getraut und bin dann frustriert nach Hause gegangen. Aber lieber es versucht zu haben und dann frustriert nach Hause zu gehen, als frustriert generell von Anfang an zu Hause zu sitzen. Weißt du? Und dann ist natürlich das A und O auch, dass man irgendwie versucht, in irgendwelche Gruppierungen, wenn man studiert, reinzukommen. Irgendwas, in welche Arbeitsgruppen oder welche Sportaktivitäten oder einfach wo halt so ein Multiplikator da ist für Leute. Sag mir mal, wie du aussiehst. Wie groß bist du? Ich bin 1,86. Gute Größe. Wie schwer? 77. Gutes Gewicht. Und sonst so? Ganz, ganz passabel? Ich würde sagen, ziemlich Durchschnitt. Also, ja. Nicht gerade der Brad Pitt-Typ, aber... Ja. Also ich bin sicher, fast morgen, wenn die Leute in Gießen dich ansprechen, die Frauen werden fragen, bist du der gestern Abend da bei Domian erzählt hat? Ja. 1,86 große, recht gut aussehende Mann. Nein, Jochen, nicht aufgeben, immer wieder versuchen und immer und immer und immer wieder. Irgendwann passiert es, ich garantiere es dir. Ja, ich will nur hoffen, bald irgendwie. Ja, und wenn es noch 2 Jahre dauert, ist auch nicht schlimm. Naja, muss dann ja wohl. Genau, und vielleicht solltest du am Anfang auch nicht so riesengroße Ideale haben. Vielleicht ist einfach mal so eine kleine Affäre auch mal ganz nett, um so das Eis auch zu brechen, in dem du mittlerweile steckst. Ja, da ist jetzt auch etwas passiert. Ich habe da am Freitag habe ich in der Vorlesung plötzlich eine SMS gekriegt. Na, wie geht's? Von einer Nummer, die ich nicht kannte. Da habe ich zurückgesimpft. Was? Wer bist du denn? Und dann kam auch zurück, was soll das denn? Ich so, ja, du hast mich doch angesimpft. Ach so, sorry. Aber am nächsten Tag kam eine SMS. Sag mal, wer warst du jetzt eigentlich? Ich habe zuerst gefragt. Und daraus hat sich jetzt ein kleiner SMS-Chat entwickelt. Aber es ist eine Frau. Ja. Ja, Gott sei Dank. 23. Von wo? Dortmund. Geht ja auch. Ja. Manch eine große Liebe oder große Affäre oder so ist genau so entstanden durch so eine SMS. Ja, mal gucken. Also wir haben da am Wochenende gut hin und her gesimpft. Siehst du, so geht's doch gut los. Ich drücke dir die Daumen und bei der Stange bleiben, das ist das A und O, und nicht aufgeben oder irgendwie zu lasch werden und zu antriebslos. Ja. Gut, Jochen, alles Gute. Jo, tschüss. Dankeschön. Ciao. Telefonnummer 0800 5678 111, eine freie Themennacht heute. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Mario. Mario ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo, Mario. Um was geht's? Was ist dein Thema? Erstmal alles Gute für deine Sendung. Danke. Das ist sehr gut, was du machst. So. Dankeschön. Mein folgendes Problem. Ich muss übermorgen unter das Messer. Unter das Messer? Das heißt, zu einer Operation? Zur zweiten Operation. Und was für eine Operation? Bitte? Herzfehler. Herzfehler. Was genau für ein Herzfehler ist das? Ich habe ein Loch im Herz. Bei mir fing es vor 4 Jahren an und bin im Sport umgekippt. Bei mir haben sie gedacht, ich habe einen Kreislaufkollaps. Ach, man hat das vorher gar nicht festgestellt als Kind oder als Jugendlicher bei dir? Nee. Leider nicht. So, dann, die haben gesagt, haben mir erstmal Tabletten und Tropfen und so vollgepumpt. Ja. Und dann haben sie, es ging ja dann auch eine ganze Weile, 2 Jahre ging es gut. Und dann bin ich wieder abgeklappt auf Arbeit, von der Leiter runtergestürzt, mit Armbruch. So, und dann haben sie gesagt, das Herz hat, das Loch hat sich vergrößert, so groß wie, naja, die haben sie gesagt, so wie ein Marktstück. Mhm. So, und jetzt wollen sie Freitag einen Katheter legen. Erklär mir mal, du bist einmal operiert worden schon. Was, ja. Was genau hat man da gemacht? Weil da haben sie gedacht, da sind Gefäße gebrochen oder so. Achso, das war nur so eine... dass es Störung war. Und ja, und man hat da keinen großen operativen Eingriff vorgenommen damals. Nee, haben sie nicht. Die haben aufgemacht, reingeguckt und haben gesehen, dass das nicht war, was sie vermutet haben. Ja, so, und haben sie mich weiter mit Tabletten vollgepumpt. Mhm. So, und naja, und jetzt vor Feuerwoche bin ich wieder abgeklappt. Mhm. Da habe ich meine Freundin verloren auch. Wie? Also, abgehauen mit Kind. Also nicht von mir, aber von der ersten Beziehung. Aber nicht, weil du zusammengeklappt bist, sondern ihr hattet Probleme. Nee, wegen meiner Krankheit. Ach, wegen der Krankheit generell? Ja. Weil das zu belastend für sie ist? Hm. Aber du hattest doch dann, du hast doch nicht permanent Probleme damit gehabt, ne? Oder doch? Naja, es geht teilweise ja, teilweise nee. Mhm. Also ich bin jetzt ein gut halbes Jahr, bin ich jetzt arbeitslos. Ach so, mhm. Also, die haben mich da gekündigt, doch wegen meiner Krankheit, weil ich es nicht mehr machen konnte. Verstehe. Da ist es also doch schon, ja, da ist es doch schon ein gravierendes und dauerhaftes Problem gewesen, die letzte Zeit. Mhm. Da hat die Freundin dich verlassen. Ja, leider. Deshalb. Das ist aber auch ein... Die hat mich auch, wir waren ein halbes Jahr zusammen und wir haben uns ein halbes Jahr kennengelernt und sie hat mich auch mit der Herzkrankheit kennengelernt. Mhm. So. Bist du eigentlich jetzt, du sagst, du wirst jetzt in ein paar Tagen operiert, bist du jetzt schon im Krankenhaus? Ja. Du bist hier schon im Krankenhaus? Ja. Aha. Ich kann die sogar hören. Bitte? Ich kann die sogar im Radio hören. Du kannst mich im Radio hören. Von wo rufst du denn an? Na, von Cottbus. Von Cottbus, da kann man es im Radio hören. Aha. Ja, da haben sie ein Kabel verlegt. Ja. Ein vernünftiges Radio dabei geht alles. Jetzt hast du gerade so eine Andeutung gemacht, Mario. Was genau werden die operieren jetzt am Ende der Woche? Die werden bei mir einen Katheter legen. Mhm. So, und nach jedem halben Jahr wird kontrolliert, ob er sich gut verarbeitet hat mit meinem Blut und so. Mhm. So, und das kann schief gehen, das kann auch nicht schief gehen. Was heißt denn schief gehen? Freitag, so gegen 12 Uhr wird sie das rausstellen, weil zwei Stunden haben sie gesagt, dauert mindestens die OP. Was heißt denn schief gehen? Was bedeutet, was würde denn schief gehen bedeuten? Ja, dass es nicht sich mit verträgt und dass ich dann, sagen wir mal, nach einer Stunde sterben kann. Achso, so eine lebensgefährliche Operation ist das. Ja. Mhm. Leider. Mhm. Das heißt also richtig, du hast richtig Todesangst jetzt, ne? Hm? Ja. Weil ich wollte mal vor der Woche auch schon das Leben nehmen. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich lasse es auf mir drauf ankommen. Mhm. Ein Psychologen habe ich auch schon gefragt. Also er hat gesagt, lass es auf dir drauf zukommen. Der hat Monisch weiter gesagt. Ja. Also und dann chronische Todesangst. Ja, verständlicherweise. Und dann auch noch die Belastung, dass deine Freundin dich verlassen hat in der schweren Zeit. Ich hab jetzt gar keinen mehr. Was sind denn, was ist mit den Eltern? Ja, Mutter, die ist in Berlin. Mhm. So, und Vater, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Und ist auch kein Freund oder so, der dich im Krankenhaus besucht? Ja, die sind alle arbeiten, haben alle keine Zeit. Die besten Freunde sind abgehauen jetzt. Also im Klartext, du liegst quasi mutterseelenallein im Krankenhaus. Ein paar Tage vor einer so schweren Operation, die dir unter Umständen das Leben kosten kann. Ja. Mhm. Aber die haben gesagt, die werden alles versuchen und so, aber trotzdem, ich habe tierische Todesangst. Ich schlafe schon seit zwei Nächten nicht mehr. Mhm. Ich höre bloß noch Radio, meiste Zeit WDR, auch dich. Mhm. Ich bin zu Hause und gucke auch dich, weil du sehr gut bist. Gibt es denn im Krankenhaus einen Ansprechpartner? Gibt es da einen Psychologen? Oder ein Pfarrer vielleicht, mit dem du dich so ein bisschen unterhalten kannst? Nee, mit dem Pfarrer will ich mich nicht unterhalten. Mhm, ja. Aber ein Psychologe, gibt es den da? Ja, nein, der hat gesagt, lass es auf dir zukommen, aber ich glaube nicht. Also ich krieg tierische Zitteranfälle, alles Mögliche. Mhm. Ja, das ist so, das ist leicht gesagt, lass es auf dich zukommen. Klar, aber Angst hat man dann ja. Sag mal, wenn ich jetzt mit dem Pfarrer rede, der kann mir ja auch nicht weiterhelfen. Mhm. Oder mit einem Psychologen. Naja, kann man nicht so sagen. Guck mal, wir unterhalten uns ja auch. Und ich kann dir auch nicht richtig helfen, aber dass man so darüber redet, das kann einem ja schon so ein bisschen die Angst nehmen und einen so ein klein bisschen weiterführen. Jetzt wollen wir mal nicht die schlimme Seite denken, sondern lass uns mal die gute Seite denken. Wenn die Operation so verläuft nach der Zufriedenstellung der Ärzte, heißt das, dass du danach wieder ganz normal leben wirst können? Ja, Haben sie gesagt. Das haben sie gesagt. Zwar muss zwar weiter Tabletten nehmen. Also wird zwar ja herabgesetzt, die Menge jetzt, aber trotzdem, ich habe Angst. Du hast überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu der Freundin. Die ist weg. Nee. Die ist abgehauen. Also, das ist wirklich eine harte Situation, finde ich, für dich im Moment. Da gibt es überhaupt nichts zu schönreden, zu beschönigen. Aber dennoch, Mario, finde ich, du bist so ein junger Mann, du bist erst 20 Jahre alt. Ja. Und du hast ja jetzt die Chance auch mit dieser Operation, dass du wieder vielleicht... Ja, na ja, klar, die haben gesagt, es kann gut gehen, es kann aber nicht gut gehen. Gut, aber lass mich mal sagen, dass du die Chance hast, dass du wieder richtig fit wirst. Und allein diese Chance... Dass du die hast, ist ja schon mal was ganz Tolles und was ganz Schönes. Und die Chance, vielleicht ein ganz normales Leben aufzubauen. Und daran müsstest du dich jetzt eigentlich festklammern. Bei allem Verständnis für deine große Angst, die hätte ich auch. Wenn ich da liegen würde wie du jetzt, wäre ich auch völlig fertig mit Nerven. Glaub mir. Das ist völlig normal. Aber dann auch so Gedanken kommen, ich nehme mir das Leben oder so. Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist jetzt durchhalten, die paar Tage noch. Und hoffen, dass es gut wird am Freitag. Ja, ich hoffe es. Hast du denn ein gutes Vertrauen in deine Ärzte, die dich da... Ja, klar, die haben mich ja immer wieder untersucht und so. Also, das sind schon gute Ärzte. Also, ich kenne sie auch durch die Feuerwehr. Ich war in der Feuerwehr gewesen. Und ich kenne ja die Ärzte da. Also, es sind einwandfreie Leute. Hast du denn da in dem Krankenhaus auch einem Arzt mal so deine Situation geschildert, dass du niemanden hast im Moment und dass du so große Angst hast? Wissen ja, das ist nicht großartig, weil er wusste ja, dass ich noch meine Freundin hatte. So, und er hat da gesagt, das ist alles in Ordnung, aber ich habe es noch nie erzählt, dass ich keine mehr habe und dadurch ist es noch schlimmer. So, und jetzt würde ich dir ganz dringend raten, Mario, wenn du ein gutes Vertrauensverhältnis zu deinem Arzt hast, zu dem Chirurgen, den wirst du ja morgen sehen, ne? Im Krankenhaus sieht man ja die Ärzte ständig. Bitte den mal um ein kurzes Gespräch und erzähl dem, was im Moment los ist bei dir, so wie du es mir jetzt gerade auch erzählt hast. Und bitte ihn nochmal, ob es nicht jemanden gibt im Krankenhaus, vielleicht doch einen Psychologe, der sich ein bisschen mit dir noch unterhält vor Freitag. Ja. Das kann auf jeden Fall ein bisschen nutzen. Schaden kann es auf keinen Fall, Mario. Nutz es. Ja, mach das mal. Sprich mal morgen den Arzt an oder vielleicht sogar die Stationsschwester, mit wem du gerade da ganz gut zurechtkommst. Ja. Auf jeden Fall, wenn es gut geht, dann melde ich mich. Da würde ich mich dann irrsinnig freuen. Und ich drücke dir wirklich, wirklich, kein dummer Spruch jetzt, ganz, ganz, ganz fest die Daumen für Freitag, dass du die Operation gut überstehst und dass du wieder gesund wirst. Ich danke dir, Jürgen. Alles Gute, lieber Mario. Dir auch. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Manu. Und Manu ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Manu. Jetzt bin ich zwar total aufgeregt, aber ich denke, ich werde es hinkriegen. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Ich möchte gern noch dem Vorredner alles, alles Liebe und Gute wünschen. Ja. Und es wird schon werden. Ich hoffe auch sehr. Ich bin auch... Also einfach daran glauben und dann wird es schon. Obwohl wir alle wahrscheinlich super Angst hätten, ne? Wenn wir in seiner Lage wären. Vor allen Dingen, wenn man dann auch allein da sitzt. Ne? Und ja, das ist sehr schwer. Also ich habe sowas Ähnliches auch schon erlebt. Nicht ganz so schlimm wie er. Von daher kann ich das etwas nachvollziehen. Aber es wird schon werden. Ich kann nie verstehen, wenn ich das so höre, dass man das Angehörige, so schwer kranke Leute, in so einer Situation allein lassen. Ja, doch, es ist aber leider so. Ja, es ist schwer zu verstehen, aber... Selbst wenn die Beziehung nicht mehr so gut war, dann würde ich als Angehöriger doch denken, komm, ich trenne mich von ihm nach der Operation, wenn er es gut überstanden hat. Genau, und tue ihm das nicht vorher noch an. Genau, so obendrauf nochmal. Es ist sehr schade. Aber ich höre es auch immer wieder hier sowas. Ja. Jetzt zu dir, Manu. Jawohl, jetzt zu mir. Also ich versuche das mal im Groben kurz zu fassen, weil es ist ein totales Wirrwarr und es fällt mir auch überhaupt nicht leicht. Also es geht um mich und meinen Freund. Es ist noch ziemlich frisch, also so circa 3,5 Monate. Also die Freundschaft, die Verbindung. Die Beziehung, ja. Ne? Kennt man uns schon, ja, vielleicht ein halbes Jahr, also auch nicht so super lang, aber also fest zusammen 3,5 Monate so circa. Und es war alles super in Ordnung am Anfang, schön, wie es sich halt so gehört. Und ich denke, in unserem Alter, wir wissen auch, was wir wollen und was nicht. Wir haben da beide schon unsere Erfahrungen hinter uns. Ist er auch ungefähr in deinem Alter? Er ist 37. 37, ja. Ne? Und jetzt fängt das Problem an. Also er hat einen sehr, sehr guten Freund oder sein bester Freund, der ist 19 Jahre. Und dieser Freund ist Anfang Mitte März bei ihm eingezogen, weil seine Eltern ihn vor die Türe gesetzt haben. Ist auch ein großer Altersunterschied, ne? Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und da fing das Problem auch noch nicht an. Es lief im Dezember noch alles gut und schön. Mhm. Und ich kenne diesen Jungen auch. Verstehe mich auch ganz toll mit ihm. Also es ist super, ein wahnsinnig tolles freundschaftliches Verhältnis. Ja. Und dann haben wir Silvester zusammen verbracht. Diese zwei Männer. Die Freundin von diesem Kleinen, meine Tochter, die ist 14. Mhm. Ich und meine andere zwei Kinder. Mhm. Und dieser Kleine und meine Tochter mögen sich, sagen wir mal, ziemlich gern. Mhm. Und obwohl er eine feste Freundin hat. Also das ist ziemlich wahr. Mhm. Dann haben wir halt abends natürlich auch so Spieleabend gemacht, rumgebubelt, rumgeblödelt. Dann irgendwann lag mal mein Freund mit dieser Freundin von diesem Kleinen im Bett, haben sich wohl gekitzelt. Mhm. Ja, stimmt. Aber irgendwann war dann ein Punkt, da kam dann der Kleine rein zu der Türe und ich saß rüber zum Bett und wir hatten beide das Gefühl, er hätte ihr einen Kuss gegeben. Also dein Freund, der jungen Freundin von, genau, diesem Mann. Ganz genau. Mhm. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn man das zugibt. Ja. Kein Problem, mhm, also überhaupt nicht. Mhm. Daraufhin habe ich dann gesagt, Kleiner, guck mal, was die da machen. Und wir, dann kam er her, hat mich in den Arm genommen, hat mir einen Kuss gegeben, also auf den Mund, mehr nicht, und hat mich gedrückt. War auch noch alles in Ordnung. Irgendwann später kam mein Freund und hat gemeint, ja, jetzt muss ich dich auch noch mit ihm teilen. Aber nicht böse, er hat dabei gelacht. Mhm. Dann habe ich gesagt, also da habe ich, glaube auch noch ein Wort mit zu reden. Ne? Mhm. Und das war's dann. Und dann vergingen ein paar Tage. Und dann hat der Kleine mit meinem Freund gar nichts mehr geredet. Und dann kam er mal zu mir und hat gemeint, ja, er hatte gemeint, dass er seine Freundin geküsst hätte. Und tralala, dann habe ich gesagt, du musst dann mit dem Großen drüber reden. Ich kann das nicht. Und ja, und dann seitdem gibt's einfach noch mehr Unstimmigkeiten. Er hält kein Versprechen, er zahlt keine Miete und. Moment. Es ist aber nichts weiter passiert, außer diesem vielleicht Kuss da in der... Nein. Gut. Bis dahin, kann man... bis dahin noch nicht. Bis heute? Nein, es ist dann indirekt, nicht direkt was passiert, aber es gab nochmal einen Vorfall. Da waren wir abends in unserer Stammkneipe und sind nach Hause gegangen, waren ganz angenehmer Abend, da waren diese Dinge dann endlich vom Tisch, da haben wir das geklärt an diesem Abend und ausgesprochen und ja, dann hat er gemeint, ja, Kleiner, komm, schlaf bei uns im Bett, sonst verschläfst du morgen früh, dann verlierst du deine Arbeit und. Mhm. Dann hat er gemeint, hast du was dagegen? Ich weiß, du hast was dagegen. Dann habe ich gesagt, nee, das ist mir eigentlich egal. Wenn er mich halt nicht in Ruhe lässt und die Finger bei sich behält, dann also kriegt er. Ist ja schon auch ein komischer Vorschlag. Der junge Freund, der 19-jährige Freund, genau, von deinem Freund, genau, wurde von deinem Freund eingeladen, in euer gemeinsames Bett zu ganz kommen. Ganz genau. Ist er dann in euer Bett gekommen? Jawohl, ist er. Ist da was gelaufen? Nein, ist es nicht. Wie hat er denn, hat er am Rande gelegen oder lag er gar in der Mitte? Er lag erst am Rande, dann später lag er auf der anderen Seite bei ihm, also dass ich außen war und dann lag ich irgendwann in der Mitte. Mhm. Und irgendwann war das dann dem Kleinen und mir wohl alles zu blöd und zu viel. Also wir wollten wirklich nur ganz normal... Wie halt liebe Freunde aneinander kuscheln und mehr nicht. Mhm. Ja? Und da waren halt, wir haben beide gemerkt, dass da gewisse Anspielungen schon wirklich nicht mehr misszuverstehen waren. Zu wem denn? Wer zu wem Anspielung? Unter uns dreien, würde ich mal sagen. Das heißt, für dich war das auch eine gewisse Erotik, dass du da zwei Männer im Bett hattest? Also wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich, nein. Mhm. Nein. Ja, also wo war denn die Anspielung? Ja, man hat es einfach gemerkt, er hat meine Hand genommen und hat die bei dem Kleinen, also würde ich mal sagen, ja so leicht dezent an seinen Unterleib, also so, ne? Und ich also dein Freund hat deine Hand genommen, ja, ganz und genau, dem anderen Mann quasi an den Unterleib. Genau. Ist ja eine komische Geschichte. So ist es. Klingt sehr merkwürdig, finde ich. Und das ist noch nicht alles. Und seit dann dieser Kleine und ich also uns da vehement gewehrt haben, er dann das Bett verlassen hat, ja, ist wirklich ein richtiger, in meinen Augen, also es ist kein Knacks drin, aber es ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es ist einfach anders, es ist schwierig. Mhm. Und dieser kleine Freund, also der zieht sich jetzt von meinem Freund total zurück, ja, und mein Freund leidet extrem darunter. Was ist denn das auch für eine doch sehr kuriose Beziehung zwischen diesen beiden Männern? Das ist es, was mein Problem ist. Bist du sicher, dass dein Freund nicht auch leichte bisexuelle, homoerotische Neigungen hat? Ja, da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Auf jeden Fall doch. Bist du sicher, dass er es nicht hat? Nein, da bin ich mir sicher. Dass er es hat? Oder was jetzt? Nein, das ist nicht hart. Das ist nicht hart. Mhm. Nein, ich habe das Gefühl jetzt momentan, also am Anfang dachte ich noch, also es ist für ihn so der beste Freund und vom Alter her irgendwie so ein Sohnersatz, weil er keine Kinder hat. So, jetzt zieht sich aber der junge Mann zurück, weil dem das auch alles zu verwurstelt ist irgendwo. Ganz und du bist auch verunsichert deinem Freund gegenüber, weil du auch nicht weißt, was ist mit dem eigentlich so los. Ja. Einmal küsst er dann die Freundin von seinem Freund. Dann versucht er dich mit seinem besten Kumpel so ein bisschen zu verkuppeln. Ganz genau. Redest du dann mit deinem Freund da ganz offen drüber, was das alles soll und was er für dich empfindet und so? Teils. Ich würde gern mit ihm offen drüber reden, ist momentan aber in gewisser Hinsicht nicht möglich. Also ich habe ihn schon drauf angesprochen. Warum ist das nicht möglich? Weil er das sich so hinlegt, wie er das in seine Augen sieht, das ist das Problem. Ist vielleicht sein gutes Recht, erstmal das so zu machen, aber dein gutes Recht ist auch darauf zu bestehen, wie die Sachlage ist, weil du bist ja nun irritiert. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid 3,5 Monate zusammen, sagst du. Ja. Und da passieren schon so komische Sachen, das würde mich auch ein bisschen nachdenklich stimmen. Und das Schlimme ist, also Bekannte von ihm, er ist in einem Hundeverein, die kennen ihn also schon mehrere Jahre oder der wird aus seiner Stammkneipe, er kennt ihn von klein auf als kleiner Junge, die Leute, die kennen mich auch erst seit ein paar Wochen und die sprechen mich wirklich jetzt die letzten 3-4 Wochen vehement immer an, du, was ist mit ihm los, was soll das? Und und das wäre für mich jetzt auch ein Signal, an deiner Stelle wirklich auch ganz klar an ihn ranzugehen und zu sagen, was ist los? Ja, was ist mit dir los und was willst du von mir? Ja, das frage ich mich gerade immer öfter. So, und das musst du nicht dich fragen, sondern musst du ihn fragen. Ja, aber er reagiert nicht drauf. Gut, er sagt, es ist alles in Ordnung, er hat mich lieb und... Ja gut, aber du kannst ihn ja wirklich auch auf die Inhalte aufmerksam machen, dass dich das irritiert und das soll er dir haarklein erklären, was da los ist. Ich würde Manu nicht locker lassen, bis ich da eine vernünftige Auskunft bekäme an deiner Stelle. Vor allen Dingen verbunden auch mit einer verbindlichen Zusage, dass er sich demnächst klarer und auch ordentlicher dir gegenüber verhalten soll. Ne? Ja, weil es ist sehr schwer. Also der Kleine hat jetzt auch gesagt, es war ein Fehler, dort einzuziehen. Er merkt auch, dass die Beziehung leidet, also meine und von meinem Freund. Verstehe. Und er möchte auch ausziehen, aber der Große, er kämpft vehement dagegen. Also er kämpft darum, dass er da bleibt. So. Und reden. Das musst leicht du. Gesagt. Ich weiß. Schon versucht, aber... Dann versuch's nochmal und versuch's immer wieder und mach ihm klar, dass das sehr ernst ist, dass er sich äußern muss, weil du sonst zu sehr irritiert bist und dich zurückziehen wirst. Ja, also das ist so oder so schon der Fall. Also, dann sag ihm das so ganz klar und dann wird hoffentlich auch irgendwas rauskommen. Okay, Manu? Ich hoffe mal. Ganz stark. Drücke die Daumen. Ja, das kann ich gebrauchen, weil es ist wirklich nicht so einfach, mit diesen Menschen darüber zu reden. Glaube ich. Alles Gute. Vielen Dank. Mach weiter. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Christine. Das hört sich ja schön an. Christine. Ach, 19 Jahre alt war sie. 19 Jahre alt war sie und nun ist sie nicht mehr da. Dann nehmen wir jetzt Anja. Anja ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anja, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist drohende Kindesentführung. Drohende Kindesentführung? Ja, ich bin von meinem Mann geschieden. Mhm. Und der ist ein Grieche. Mhm. Und der möchte, dass das Kind auch ein Grieche ist. Mhm. Und der möchte auf jeden Fall mit seinem Kind nach Griechenland gehen. Mhm. Und die Ehe, die ist etwas problematisch gelaufen. Wie auch immer, auf jeden Fall. Wie alt ist das Kind jetzt? 7 Jahre. 7 Jahre schon. Ja. Mhm. Und es ist halt mir persönlich ist es halt sehr suspekt, dass er. Wie lange habt ihr denn zusammen gelebt? Das ist das Kuriose eigentlich an dieser Ehe. Die ersten 3 Jahre haben wir nicht zusammengelebt. Und wie ich dann die Scheidung eingereicht habe, da ist er dann aus Griechenland gekommen und hat dann mit uns zusammengelebt 2 Jahre. Mhm. Interessierte sich aber nicht für das Kind. Und dann ist es in der zu Gewalttätigkeiten gekommen. Zwischen wem? Ja, einmal zwischen ihm und mir und einmal zwischen ihm und dem Kind. Mhm. Mhm. Und aufgrund dieser derzeitigen Gesetzeslage gibt es ja nur dieses gemeinsame Sorgerecht. Mhm. Und das haben wir dann auch. Mhm. Und nach wie vor möchte er sein Kind gerne mit nach Griechenland nehmen. So, es kam zu Auseinandersetzungen, zu Gewalttätigkeiten und danach dann zur Trennung, oder wie kann ich das verstehen? Ja, nach der ersten Gewalttätigkeit kam es nicht zur Trennung. Aber du bist jetzt von ihm getrennt? Jetzt bin ich von ihm getrennt geschieden, ja. Wie lange schon? Seit November. Ach so, sind wir geschieden auch noch nicht so lange. Und seit 2 Jahren leben wir getrennt. Und er lebt jetzt wieder in Griechenland? Nein, er lebt noch in Deutschland aufgrund dessen, weil er Kontakt zu seinem Kind haben will. Mhm. So gibt er an. Ja. Hat er denn regelmäßig Kontakt? Ja, einmal wöchentlich. Weil ihr das gemeinsame Sorgerecht habt. Genau, Wie läuft es dann so ab? Kommt er zu dir zu euch nach Hause? Holt er das Kind ab oder wie geht das? Nein, das möchte ich nicht, dass er zu mir nach Hause kommt, weil er dann sehr ausfallend und brutal wird oder auch psychologischen Terror gemacht hat. Mhm. Und ich bringe das Kind an verabredeten Treffpunkt und hole es da auch wieder ab. Was ist das für ein Treffpunkt? Da, wo er wohnt oder an einen neutralen Ort? Einen neutralen Ort. Und das macht er alles so mit? Das akzeptiert er so? Ja, ich denke mal, das akzeptiert er ja. So, wieso hast du jetzt, ist das akuter geworden in letzter Zeit, dass du Angst hast, dass er dein Kind, ist das ein Sohn? Ist ein Sohn. Dass er euren Sohn entführt nach Griechenland, ist das in der letzten Zeit? Ja, ich denke mal, es ist akut insofern, weil er, es ist verwunderlich, für mich, sich 5 Jahre nicht um das Kind gekümmert hat. Mhm. Sich einen Dreck darum geschert hat, wie das Kind aufwächst oder sein Alkohol getrunken hat oder was. Mhm. Und jetzt darauf dringt, dass die gemeinsam in Urlaub fahren, dass die gemeinsam viel Freizeit verbringen und dass das Kind ein Grieche wird. Ja gut, da kann man ja auch denken, dass er vielleicht auch seinen Fehler bereut, dass er sich nicht um das Kind gekümmert hat und das jetzt nachholt. Dagegen wäre ja erstmal gar nichts zu sagen, dass er sich um das Kind kümmert und vielleicht auch mit dem Kind mal in Urlaub fahren möchte. Droht da gleich die Entführung oder siehst du das vielleicht auch ein bisschen zu schwarz und zu finster? Ja, ich würde sagen, nein, ich sehe das nicht zu finster, weil vor einer Woche wollte er mich heiraten und wieder heiraten. Mhm. Ich vermute da andere Motive, weil wir sind gerade im November letzten Jahres geschieden und jetzt will er mich schon wieder heiraten. Ich vermute da total andere Motive. Welche Motive? Warum sollte er dich jetzt wieder heiraten wollen? Ja, weil ich ihm seine Probleme immer aus dem Weg geräumt habe. Also das ist noch ein ganz anderes Themenfeld jetzt. Ja, genau. Aber das hat ja mit der eventuellen... Ja, aber dann aufgrund dessen, weil ich ihn nicht wieder heiraten will, dass er deswegen, versucht, mich zu treffen. Mhm. Gut, das ist aber alles jetzt sehr vage, ne? Und für einen Außenstehenden natürlich überhaupt nicht zu beurteilen, jetzt für mich in diesem Fall... Wie ernst zu nehmen das ist. Und wahrscheinlich wirst du da auch auf Schwierigkeiten stoßen, wenn du dich mit Behörden in Verbindung setzt und diese Vermutung äußerst. Weil das Jugendamt sagt nach ihren Erfahrungen nicht, aber er sagt nach wie vor, er möchte das Kind mit nach Griechenland nehmen und dass es ein Grieche ist. Mhm. Ja, das heißt, er natürlich nicht auf dem Jugendamt. Mhm. Du hast mit dem Jugendamt schon darüber gesprochen? Ja. Und die Sorge auch artikuliert? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und die sagen, dass ihnen die Hände gebunden sind, weil es nicht... Ja, genauso wie du. Es ist ein Pater, der bereut ist, was er getan hat und so weiter und so fort. Das ist Anja, eine schwierige Situation. Also ich nehme das schon sehr ernst, wenn ich dich höre, was du sagst. Du hast Sorge, bist die Mutter von deinem Sohn, hast einfach Angst um dein Kind. Ja. Aber es gibt keine Instanz, die dir jetzt wirklich aufgrund dieses Gefühls irgendwie helfen kann. Ne? Das ist ja schon eine bedrückende Situation für dich. Ja. Mhm. Aufgrund dieses gemeinsamen Sorgerechts bin ich verpflichtet, dem Kind, dem Vater zuzuführen. Mhm. Nur ist Griechenland EU, das ist nicht irgendwo ein fernes Land. Kann man da so ganz einfach ein Kind hin entführen? Hast du dich mal über die rechtliche Situation ein bisschen schlau gemacht, wie das so wäre, ob man das nicht dann wieder zurückholen kann und welche gerichtlichen Möglichkeiten es gibt? Ich sage mal so, die griechische Familie an sich, die hält zusammen. Mhm. Ich weiß auch, aufgrund anderer, jetzt nicht wegen Kindesentführung, aber aufgrund anderer Vorkommnisse weiß ich, dass die Polizei da bestechlich ist. Mhm. Weil ich da auch selber mal 4 Jahre in Griechenland gelebt habe. Also Sorgen über Sorgen. Ja, genau. Jetzt würde ich mal Folgendes vorschlagen, da ich in dieser Materie nicht bewandert bin und auch in diesen Fall natürlich nicht so beurteilen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer oder auch eine Mutter in ähnlicher Situation mal war oder gar ist wie du. Ne? Das kann ja so eine Familienkonstellation auch so vielleicht sein. Vielleicht gibt es jemanden, der sich auch mit mir unterhalten möchte und dir somit in irgendeiner Weise vielleicht einen Rat geben könnte, wie du dich verhalten solltest. Ja, da wäre ich sehr dankbar. Ja, für. Dann verfolg du mal weiter die Sendung heute oder morgen und vielleicht kommt ja irgendjemand und äußert sich zu dieser Thematik. Ja, gut, danke. So machen wir das und ich hoffe, dass natürlich nichts Schlimmes passiert. Ja, danke. Alles Liebe, alles Gute, Anja. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 1.35 Uhr und 50 Sekunden, kleine Pause. Nur 36 und 21 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Wir haben heute eine freie Themennacht. Freie Themennacht bedeutet, dass ihr euch bei mir melden könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Hinweis auf morgen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören bei 1 Live. Dirk ist jetzt da und Dirk ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Dirk. Ich grüße dich erstmal und erstmal ein Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Und mein Thema ist, ich kommuniziere mit Tieren. Du kommunizierst mit Tieren? Ja, also ich bin schon seit meiner frühen Kindheit immer mit Tieren in Kontakt gewesen. Aber das machen doch ganz viele Leute, die mit ihren Hunden reden und mit ihrem Kanarienvogel. Ja gut, also mit ihnen reden ist so eine Sache. Also ich imitiere auch die Tiersprache. Also du redest nicht einfach nur auf Deutsch oder in der menschlichen Sprache mit denen, sondern du kriegst auch eine Rückmeldung. Ja, genau. Also ich höre auch drauf, im Laufe der Zeit habe ich das gelernt, dass ich einfach höre, was die Tiere zu mir sagen, wenn sie irgendwas wollen. Ich merke ja auch, was sie wollen. Von welchen Tieren redest du so? Rede ich von meiner Katze. Von der Katze? Also da habe ich es eigentlich erst richtig festgestellt. Wie hast du denn die Sprache oder die Kommunikationsebene, oder wie immer man das nennen mag, von Katzen kennengelernt oder erfahren, erlebt? Also ich habe es kennengelernt, dadurch, dass ich einfach sah, was sie wollten von mir und diese Laute, die sie von sich gaben. Mhm. Gedeutet habe dann, also was er von mir wollte im Moment. Aber das werden viele Tierfreunde auch sagen, ja, kann ich mit meiner Katze auch. Ich merke, wenn die Hunger hat, ich merke, wenn die schlecht drauf ist, wenn die schmusen will und so. Ja gut, aber ich denke mal, die reden dann nicht auf diese Art zurück, glaube ich. Ich meine, sie können es vielleicht deuten, also sie, ich weiß nicht, vielleicht also vor sich selber. Kannst du, du kannst richtig mit einer Katze kommunizieren, sagen wir es ganz klar. Ja. Also ich kann mit der Katze kommunizieren und wenn ich zu ihr rede, weiß sie, was sie von mir zu erwarten hat, sag ich mal. Mhm. Also die Katze sagt, kauf mir bitte Whiskas. Und dann. Ja, so nicht. Also, gehst du in den Laden und kaufst natürlich KitKat oder was ist auch immer. Ja gut, da kaufe ich verschiedene Dinge. Nein, aber nee, mir ist das noch nicht klar, was jetzt das Besondere daran ist. Außer, bezieht sich das jetzt nur auf Katzen oder auch auf andere Tiere? Auch auf Hunde, also wir haben auch einen Hund, ich habe eine Katze und einen Hund. Ja. Und ich kommuniziere eigentlich mit dem Hund eher über die Augen. Was kommunizierst du mit dem denn? Was erfährst du denn von einem Hund? Also vom Hund jetzt direkt, der redet nicht so direkt zu mir wie eine Katze, sag ich mal, der redet eher mit den Augen zu mir. Mhm. Also die Katze redet eher durch Stimme oder macht sie durch Miauen und durch Schnurren und Knurren und so etwas. Ja, genau. Das ist beim Hund anders, der Hund macht es über die Augen. Er macht es über die Augen und über die Gestik, seine Gesichtszüge und... Aber auch da sage ich jetzt nochmal, jeder Hundefreund kapiert das doch, wenn sein Liebling sich irgendwie äußert, indem er guckt oder weiß ich was. Ja. Was ist jetzt das Besondere an dem, was du kannst? Irgendwie äußert, ja gut, zeigt, wenn er jetzt gestreichelt werden will, aber ich merke öfter, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt mal meine Eltern im Moment, und wir haben einen Hund, und wenn er mich anguckt und irgendwie beim Hund jetzt, also bei mir geht es ja speziell um die Katze, aber jetzt beim Hund merke ich, wenn er mich anguckt, auf eine bestimmte Art und Weise, merke ich, dass er kein Wasser mehr hat, zum Beispiel. Obwohl der Wassernapf einige Meter weit weg steht und ich den eigentlich nicht sehen kann. Ah, das wäre schon interessant. Das ist schon interessant. Also, das ist sehr konkret. Wenn du jetzt gesagt hast, der guckt mich an und ich merke, der fühlt sich nicht so wohl, das kann jeder Hundefreund merken. Klar, aber du siehst dem in den Augen an, dass der Wassernapf, der vielleicht im Nebenraum steht, leer ist? Ich sag mal, ich sehe es nicht in den Augen, ich merke das einfach. Ich merke es innerlich irgendwie, ich muss mal nach dem Wasser gucken. Wenn er mich anguckt. Das ist schon sehr schrill. Ja, das ist schon ein bisschen schrill. Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich. Sag mal noch so ein Beispiel, das überzeugt uns ja, wenn du so Beispiele nennst. Ja gut, er merkt, wenn ich jetzt zum Beispiel oder von der Katze eine bestimmte Art und Weise anguckt, dann merke ich, dass er jetzt zum Beispiel gerade pinkeln gehen will oder. Gut, das ist auch noch nicht so. Das werden Hundefreunde auch merken, wenn ihr Vierbeiner pinkeln gehen muss. Ich habe das am Anfang auch gedacht, er guckt mich an und ich denke, er will irgendwas von mir. Und im nächsten Moment geht er ins nächste Zimmer und pinkelt da auf den Boden hin. Habe ich gemerkt, oh. Also du denkst, dass du da schon eine höhere Gabe hast als der normale Mensch, der mit Tieren umgeht. Höhere Gabe? Naja, du würdest nicht nennen. Na gut, aber irgendeine Instinkt. Eine sensiblere Empfindung für so etwas. Eine sensiblere Empfindung habe ich schon, ja. Du bist 27 Jahre alt. Wann hast du das bemerkt, deines Erachtens nach, dass das ein bisschen intensiver ist? Bemerkt habe ich es eigentlich erst bei dem letzten Hund, den wir gekriegt haben. Das war vor 6 Jahren ungefähr. Jetzt sag mir noch ein Beispiel, das mit dem Wasser, das hat mir nur gefallen, das Beispiel mit dem Hund. Sag mir mal noch so ein Beispiel von deinen Katzen. Wie können die dir etwas mitteilen, was man eigentlich nicht so deuten kann? Sag mal ein Beispiel, was sie schon dir mitgeteilt haben. Ja gut, ich merke bei der Katze jetzt ganz speziell, dass sie sich, ja, die Katze hat im Moment das Problem, dass ich mit dem Hund abfinden muss, weil ich noch nicht so lange bei meinen Eltern jetzt wohne. Bin erst wieder eingezogen jetzt. Und dann macht sie mir irgendwie deutlich, dass er sich ein bisschen einsam fühlt. Also das macht sich ganz extrem deutlich jetzt. Oder eifersüchtig ist auf den Hund. Ja. Ja, aber das ja, kann man auch, das erkennst du auch als Tierfreund. Das finde ich noch nicht so überzeugend. Ich habe eine gute Freundin, die hat 4 Katzen. Die erzählt mir alles Mögliche, was mit den Katzen vor sich geht. Deswegen bin ich da gar nicht so erstaunt, was du mir erzählst. Nur mit dem Wasser gerade. Das fand ich beeindruckend. Ja, bei der Katze merke ich auch, dass sie auf meine Laute, die ich jetzt nachmache, gerade wenn es so eine abweisende Laut ist, dass es dann auch zurückzieht. Also dass er auch merkt, ich mache das nur auf Katzenlauten. Also. Aber du kannst dich nicht abstrakt mit einer Katze unterhalten, was eine Katze über den Sinn des Lebens denkt oder so. Also nein, das ist ja unrealistisch. Das wäre natürlich jetzt toll, wenn du sagst, ja, ich philosophiere mit meinem Kater immer abends. Ja gut, aber und der hat ganz gewisse jetzt, philosophische Grundsätze. Dann wärst du mein Mann heute hier, Dirk. Nee, ich denke, meine Katze denkt nicht so über den Sinn des Lebens. Ne? Ah, wer weiß. Ja, ich meine, wir lernen das in der Schule, Worte und so. Ja. Und ich denke mal, dann denken wir eher drüber nach als eine Katze. Also, so ganz überzeugt es mich nicht, was du erzählt hast. Nur dir das eine Beispiel eben. Aber für dich ist das schon eine Besonderheit, welche enge Verbindung du in der Kommunikation mit den Tieren pflegst. Ja, und vielleicht kann man das auch gar nicht jetzt innerhalb von ein paar Minuten hier so rüberbringen. Nee, ich denke einfach, wir sollten mehr lernen, mit den Tieren zu kommunizieren. Das ist eigentlich auch mein Bedürfnis, dass das mal die Menschen ein bisschen lernen. Ein großer Tierfreund, merke ich schon, ne? Ja, schon. Ja. Ich bin ja seit klein auf mit Tieren. Ja. Was machst du vom Beruf? Kfz-Mechaniker. Kfz-Mechaniker, also was ganz anderes. Was ganz anderes im Prinzip, ja. Aber ich bin schon sehr ums Wohl der Tiere besorgt. Das ist sehr schön und sehr löblich. Ja, und ich möchte einfach, dass die Menschen lernen, einfach mehr mit Tieren zu kommunizieren und einfach mehr ihre Bedürfnisse, also mehr auch die Sprache von den Tieren, auch die Gestik von den Tieren einfach mehr kennenzulernen. Ich danke dir, dass du mich angerufen hast. Ja, bitte. Und so ein bisschen geplaudert hast. Und ich dachte, es wird mal ein bisschen Leute zum Nachdenken anregen. Bestimmt. Ich bin ganz sicher, Dirk. Alles Gute und schönen Gruß an deine Katze und deinen Hund. Ich danke schön. Tschüss. Tschüss. Tina, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Tina. Na, um was geht's? Ja, mir geht's eigentlich nicht so gut. Also ich bin jetzt knapp 2 Jahre mit meinem Freund zusammen. Und das ist eigentlich bisher eine ganz schöne Beziehung, außer halt, der ist sehr still, sehr zurückgezogen. Ihr wohnt nicht zusammen? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Er hat also seine eigene Wohnung. Oh, die Leitung knattert gerade bei dir. Hörst du das auch? Ja, ist weg. Jetzt ist ein bisschen besser. Oder? Also ihr wohnt alleine, jeder. Genau. Aber er ist sehr still. Er ist sehr ruhig. Sehr zurückgezogen. Genau. Und du bist so die sehr Stimmung. Sehr alleine ist er. Ja. Gut, das ist ja noch nicht schlimm, wenn jemand ein bisschen ruhiger ist. Da, ist das das Problem, oder? Nee, das Problem ist, dass er seit geraumer Zeit an Sex mit anderen Pärchen denkt, interessiert ist. Aber das hat er dir schon erzählt. Ja, das hat er mir so in den letzten paar Monaten eigentlich immer näher gebracht. So. Immerhin, ne? Immerhin, wenn er so stiller ist, dass das dir sagt. Ja, er hat mir das eigentlich nicht gesagt. Also er schreibt mir das per SMS oder so. Per Mail oder so. Wie schreibt man denn per SMS? Hallo süße Tina, ich würde mal gerne mit einem anderen Pärchen auch Sex machen. Ja, so ungefähr. Ehrlich, so? Ja, oder was ich davon halten würde, mit zwei Männern oder mit einer Frau und er guckt zu. Und. Mhm. Aber da ist man doch als Freundin, wenn man noch gar nicht vertraut ist mit so einer Thematik, im ersten Moment wahrscheinlich sehr erstaunt, wenn nicht geschockt, wenn man so eine SMS bekommt, oder? Ja, ich bin da eigentlich extrem geschockt drüber. Das glaube ich. Was hast du denn da zurückgesimst? Ja, weiß ich nicht. Ich habe den wirklich sehr lieb und habe gedacht, naja gut, ich hatte sowas noch nie, kann vielleicht ganz prickelnd sein. Mhm. Man kann ja mal drüber reden oder mal anleiern oder keine Ahnung. Aber was hast du zurückgesimst? Zurückgesendet habe ich gesagt, ja, was ihm das denn bringt. Ach so. Und dann kam dann nur zurück, ja, der Kick und Habt ihr denn, ihr beiden, auch wenn er sehr still ist, auch mal schon richtig so vis-à-vis darüber geredet, über die Thematik? Nee. Noch nicht? Nee. Und das geht ja schon seit ein paar Monaten, dass er das vorschlägt. Ja. Aber was für eine seltsame Situation. Ihr SMS't euch solche pikanten Dinge und wenn ihr euch dann trefft, redet ihr übers Wetter oder was? So ungefähr, ja. Warum sprichst du ihn denn nicht an, wenn du... Ich spreche ihn an, aber er will dann mit mir nicht darüber reden. Also er kann mich nicht angucken und mir das dann sagen. Funktioniert einfach nicht. Also es ist bisher noch alles frommer Wunsch, es ist noch nichts passiert. Doch, vorgestern. Ach, es ist schon was passiert? Ja. Das heißt, du hast dich darauf eingelassen? Ja. Und seitdem geht es mir eigentlich sehr schlecht. Deswegen rufe ich auch an. Erzähl, was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Wir haben übers Internet dann halt ein Pärchen kennengelernt. Und dann halt einen Tag mit denen gechattet. Halt, bevor du das jetzt erzählst. Ihr habt euch darauf geeinigt, das zu machen über SMS? Ja. Das ist ja verrückt. Ja, aber wahrscheinlich nur, weil ich ihn so liebe. Ihr habt kein Wort vorher darüber geredet, komm, Schatz, wir machen das jetzt. Und nein. Okay, also übers Internet kennengelernt. Genau, und dann anderen Tag halt direkt nochmal mit denen gechattet und dann direkt dahin gefahren. Habt ihr gemeinsam mit denen gechattet? Nee, ich musste mit denen chatten. War er bei dir im Zimmer, als du mit denen gechattet hast? Nee, er war bei sich zu Hause. Aha. Warum war er nicht dabei? Ja, das kann man über so eine öffentliche, kann man das dann so mitverfolgen. Die haben dann auch seine... Achso, ihr habt quasi zu dritt gechattet, genau. Also zu viert gechattet, aber er war nicht bei dir. Genau. Also die Situation war auch noch dann getrennt von der Seite. So, und dann ist das verabredet worden. Genau. Da seid ihr hingefahren zu den Leuten. Ja, richtig. Und dann, was ging da ab? Ja, dann sind wir erstmal da rein und eigentlich war das schon eine sehr komische Situation, vor allem für mich, also weil ich brauchte das eigentlich nicht. Und ja, es dauerte dann auch eigentlich gar nicht lange, dann gingen wir dann halt alle vier ins Schlafzimmer und dann wurde ich halt ausgezogen. Mir war eigentlich gar nicht gut dabei, so bei dem Gedanken alleine schon. Du warst doch gar nicht locker und geschweige denn erregt oder so. Nee, gar nicht. Überhaupt. Also ich glaube, ich hätte mir vorher eine Flasche, was weiß ich, trinken müssen, um dann mal, weiß ich nicht, witzig zu werden. Ja, und irgendwie fanden die das dann alle ganz toll. Ich wurde dann in die Mitte aufs Bett katapultiert. Und wurde dann erstmal eingeölt und von allen betüttelt und befingert und keine Ahnung. Und ich dachte nur, hallo, wo bin ich hier bitte? Ja, und dann fing dann halt sie an meinem Freund rumzutütteln und dann auch halt sein Geschlechtsteil in den Mund zu nehmen. Und ich merkte auch, dass er das total genoss. Aber du hast das überhaupt nicht genossen. Nee, eigentlich nicht. Und er gab mir dann eigentlich so mit den Augen, weil wir unterhalten uns auch über die Augen, zu verstehen, so jetzt mach du mal mit dem anderen Mann. Was ich natürlich dann tat. Für ihn. Richtig. Und das hast du getan und wie hast du dich gefühlt dabei? Also eigentlich habe ich wirklich komplett abgeschaltet und gedacht, naja, lass es mal über dich ergehen. Ja, ja. Wenn es ihm halt was bringt und er dann halt das toll findet und... Ich meine, gut, wir haben alles mit Verhütung, also um Gottes Willen, das auf keinen Fall ohne. Aber ich fand es halt eigentlich nicht so prickelnd. Was war denn der Höhepunkt dieser Sex-Session? Also eigentlich wollte er, dass die Frau und ich was miteinander haben. Mhm. Das war eigentlich, wäre für ihn der Höhepunkt gewesen. Mhm. Dazu ist es aber nicht gekommen. Mhm. Das heißt, die Frau wollte das auch nicht, oder wolltest du? Doch, die Frau wollte das auch, aber die Frau ist im Gegensatz zu mir sehr korpulent. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dann erstmal mit ihrem Mann und sie dann mit meinem Freund mhm. und dann sollte mein Freund mit ihr Geschlechtsverkehr machen und dann ist ihm wohl alles vergangen, nachdem er die Ausmaße gesehen hatte. Mhm. Und du hattest da auch gar kein Interesse daran, mit der Frau sexuell dich irgendwie einzulassen? Und ich hatte ja eigentlich gar kein Interesse, überhaupt diesen... Überhaupt das zu machen. Genau. Mhm. So, jetzt habt ihr das gemacht, was ja ein großer Tabubruch auch dann war. Ja. Habt ihr danach denn, Vincent, mal darüber geredet? Nach der Mutter, wie war es denn? Ja, eigentlich wenig. Also auf der Fahrt nach Hause nur ganz kurz. Und dann meinte er auch so von wegen, ja, aber ich hab dich wohl stöhnen hören. Ja, er sagt, ich habe aber eigentlich gestöhnt, damit dich das anmacht, damit mhm. du, also ihm zum Gefallen, weil ich hatte mhm. bei mir selber im Unterbewusstsein total abgeschaltet und habe gedacht, so... Lass es über dich ergehen. Hat es ihm denn, obwohl die Frau nicht so seinen Geschmack traf, hat es ihm denn dennoch gefallen? Ihm hat das total gefallen. Also total er fand gefallen. Das total klasse. Jetzt nicht wegen der Frau oder wegen den Ausmaßen. Von ihm kam dann halt, ja gut, dann müssen wir halt ein anderes Pärchen suchen oder... Sag mal, Tina, wie war denn bisher euer Sex, wenn ihr alleine wart? Eigentlich immer sehr gut, immer sehr interessant und ausgefallen, also eigentlich nie langweilig. Also du hast dich wohlgefühlt, wenn du mit ihm alleine Sex hast. Ja. Aber ihm fehlt offensichtlich was, ne? Ihm fehlt irgendwas. Mhm. Mann, jetzt ist das passiert und das hat dir überhaupt nicht gut gefallen. Nicht wirklich, ne? Und jetzt ist er aber scharf drauf, dass das wiederholt wird. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen sag mal jetzt nicht nur mit einem Pärchen, sondern sag ich jetzt mal mit noch einem zweiten Mann. Mhm. Dass ich also mit zwei Männern. Mhm. Oder halt er von zwei Frauen verwöhnt wird. Also er will richtig alles aufmischen. Richtig. Alle Variationen durchziehen. Genau. Jetzt habt ihr aber wirklich ein dickes Problem, finde ich. Weil ich finde, dass du das nicht für ihn tun solltest, wenn du das Gefühl dafür nicht hast. Ja, ich weiß. Ich finde, dass du das nicht so weit, also so, das ist auch keine Liebe mehr. Du verbiegst dich dabei ja vollkommen. Das ist ja nicht dein Ding. Und wenn du dabei überhaupt nichts empfindest, dann geht das nicht. Dann ist das nicht deine Baustelle. Ja, das ist wahrscheinlich mehr die Angst, ihn zu verlieren. Ja. Aber wenn man so wieder seine Gefühle handelt, kann man dann auf Dauer jemanden halten? Wo führt das hin, wenn er das so will? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ein normal denkender Mensch sowas, weiß ich nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Könntest du dir denn vorstellen, ich frage das jetzt nur mal so, nur ganz theoretisch, du liebst ihn sehr, du möchtest ihn halten, und du möchtest mit ihm zusammen sein, dass du ihm sagen würdest, pass auf, wenn du das brauchst, geh in den Swingerclub, hol es dir, aber lass mich da raus. Könntest du das? Nee, ich glaube nicht. Mhm. Ich könnte auch wahrscheinlich nicht mit einer zweiten Frau mit ihm Sex haben, weil das wäre für mich, weiß ich nicht, da wäre wahrscheinlich die Angst zu groß, er könnte sich in die andere Frau verlieben. Verstehe. Oder es könnte ihm mit ihr besser gefallen oder so. Ne? Also im Prinzip und im Klartext möchtest du die klassische Beziehung so weiterführen wie bisher. Genau, ich möchte ihn eigentlich weder mit einem Paar noch mit einem Mann noch mit einer Frau teilen. Weil der ist eh schon sehr eifersüchtig und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für unsere Beziehung gut wäre, wenn wir dann noch mit einem zusätzlichen Mann oder mit einer Frau was hätten. Ja, aber ich erahne schon, dass bei ihm eine ganz große Gier nach solchen Sachen ist. Wenn der so lange dich, obwohl er so ein stiller Typ ist, dich damit malträtiert hat, kann man ja fast schon sagen, und es dann auch geschafft hat, das zu erzwingen. Ja, aber eben alles nie mündlich von Auge zu Auge. Mhm. Eben alles immer nur über SMS oder keine Ahnung. Also das ist der Punkt, Tina, wo ich sage, da müsst ihr jetzt zuallererst mal was ändern in eurer Beziehung. Ihr beide müsst da offen drüber sprechen. Ja. Ihr seid, du bist 28. Wie alt ist er? 24. Ja, gut, also zwei erwachsene junge Leute, ihr seid seit zwei Jahren. 24 hatte ich da nicht so krankhafte Ideen. Ja gut, nur da kann, das macht da sich im Alter. Da vielleicht ausgefallene Stellungswünsche oder ausgefallene Orte, aber nicht unbedingt so. Gut, kann man nicht miteinander vergleichen und jeder Jack ist anders, ne? Jeder hat andere Vorstellungen. Aber ich finde, ihr seid zwei erwachsene Leute, ihr seid seit zwei Jahren zusammen. Ihr seid ein Paar, was eigentlich harmoniert miteinander, eigentlich, ne? Ja, ich denke, dass ich ihm vielleicht nicht mehr so gut gefalle, weil ich habe extrem abgenommen. So. Und das muss aber alles ausgesprochen werden. Ja, aber da spreche ich ihn drauf an und das gefällt, er sagt halt nichts. Ja, du ist musst, kein Typ, der redet. Ja, aber das musst du, ich meine, das, wie oft höre ich das? Das ist kein Typ, der redet. Da muss man diesen Männern, das sind meistens ja Männer, die nicht reden, ja, da muss man denen das verdammt nochmal klar machen, dass daran die ganze Beziehung hängt. Du hast doch als Frau, jetzt in dem Fall bei euch, das verdammte Recht, dass er seinen Mund aufmacht. Ja. Und dass er sagt, was er von dir will und ob du ihn, ob du für ihn noch attraktiv bist, was er bei der Sexualität empfindet und so weiter und so weiter. Ja, das frage ich ihn, der sagt mir das auch. Also, der sagt mir schon, dass er mich hübsch und attraktiv findet und auch sexuell anziehend. So, da müsst ihr beide aber ganz offen reden, musst du ihm sagen, es ist nicht meine Welt, ich möchte das nicht machen. Frage, gibt es für uns, ist das so wichtig für dich, dass es unsere Beziehung gar gefährden könnte? Oder kannst du auch darauf verzichten? Aber das geht eben nur im intensiven Gespräch miteinander. Naja. Wenn ihr das nicht alleine schafft, Tina, wäre jetzt natürlich meine Idee, aber ich weiß nicht, ob er das mitmacht, dass ihr mal zu einer Beratung geht, zu einer Paarberatung. Glaube ich nicht. Ich glaube, der würde mich schon erwürgen, wenn er wüsste, dass ich bei dir anrufe. Ja, das ist aber schön bescheuert, will ich dir sagen. Ja. Also wenn er den Mund nicht aufkriegt und dich so links liegen lässt und dann auch noch sauer sein, wenn du dir irgendwo eine Meinung holst, finde ich nicht in Ordnung. Ich sage, der hat mir selbst schon Geschichten angedichtet, ich hätte mit meiner Freundin was, nur weil die mich dreimal die Woche besuchen kommt. Ja, aber das ist doch alles absurd, wenn der so übermäßig eifersüchtig ist. Ja, ja, der klar. Muss ja erstmal sein Inneres auf den Tisch legen, bevor er dir da Vorwürfe macht, oder? Ja, sicher. Weißt du, ich glaube ja auch, dass es gar nicht so dumm wäre, wenn du, nehmen wir mal an, du würdest ihm den Vorschlag machen. Nach dem Motto, pass auf, wir kommen alleine nicht weiter, lass uns mal ein, zwei, dreimal zu einem Therapeuten gehen, der uns ein bisschen zusammenführt. Und wenn er dann partout sagt, nein, das will ich nicht, das mache ich nicht, dann gehst du alleine hin. Ja. Dann gehst du alleine hin. Dann hast du einen Gegenüber, mit dem du darüber reden kannst. Ja, das Einzige ist halt, wenn ich dann auch etwas energischer werde und dann auch, klar, ich bin ja dann verletzt und wütend und böse, dann sagt er nur, ja, wenn du nicht mit mir zurechtkommst oder mit meinem Leben oder damit, dass ich eben so bin, wie ich bin, ja, dann musst du gehen. Oh. Also da ist er sehr konsequent drin. Ne? Für den gibt es auch kein Diskutieren oder sowas. Das gibt es für den einfach nicht. Hat er dir denn mal in letzter Zeit ein wirklich großes Kompliment gesagt, dass er meinte, dass er dich liebt oder so? Nee. Ja. Und zwar immer so, ja, ich hab dich lieb, aber das sind eigentlich nur Worte, so Schall und Rauch halt. Weißt du, was ich auch so ein bisschen glaube? Dass du Angst vor der Wahrheit hast. Angst, verletzt zu werden, vielleicht Wahrheiten von ihm zu hören. Dass du deshalb auch nicht so richtig massiv an ihn rangehst mit den Frauen. Ja, das ist wahrscheinlich. Wir hatten mal Schluss in der Beziehung. Und da hatte er eine andere. Und das war so, weiß ich nicht, die war total dürre und dünn und keine Ahnung. Ja, und die wohnt genau gegenüber von ihm. Und die mailt ihm ständig, ruft ständig an. Und die sehen sich fast jeden Tag, weil die dem nachläuft, überall hin, wo der hingeht. Und wenn ich ihn dann anspreche, ja, was hat sie dir denn gemailt? Also er sagt mir das nicht. Und das ist dann bei mir irgendwo, weiß ich nicht, ich vertraue ihm auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, eventuell geht er mir auch fremd. Also ich glaube, dass da sehr viel im Argen liegt bei euch. Ja, sehr, sehr, sehr viel. Also seitdem wir eigentlich damals Schluss hatten, ist da ein Knacks, den ich irgendwo nicht mehr aufarbeiten kann. Weswegen habt ihr denn damals Schluss gemacht? Er hat Schluss gemacht. Warum? Weil ich ihm zu nahe gekommen bin von den Gefühlen her. Er kennt das nicht, so Liebe und Sorgen machen und sowas, das kennt er absolut nicht. Also Tina, die Grundfrage ist ja vielleicht erstmal, bevor ihr über alle sexuellen Details redet, liebst du mich eigentlich noch? Das musst du ihn fragen. Ja. So, wenn er sagt nein oder nicht ein klares, schnelles Ja sagt, denn er übrigens sich eigentlich auch alle weiteren Gespräche, nämlich dann musst du dich trennen von denen. Ja, aber das sagt er ja eben, dass er mich liebt. Also wenn ich ihn frage, ob er mich überhaupt noch liebt oder was er eigentlich von mir will, dann sagt er mir, dass er mich liebt und dass er mich braucht und dass ich der wichtigste Mensch in seinem Leben bin. Ja, dann darf man aber den man liebt, auch nicht so verletzen. Und man muss auch sehr viel Rücksicht auf den nehmen, den man liebt. Und wenn du jetzt, um nochmal auf diese Sexualität zurückzukommen, wenn das nicht dein Ding ist, dann muss er das auch akzeptieren. Naja, klar. Also, liebe Tina, mach mal den Vorschlag mit der Paartherapie, nicht Therapie, ein paar Beratungsstunden. Und wenn es nicht fruchtet bei ihm, geh ruhig mal alleine hin. Das, glaube ich, ist auch sehr gut. Ja. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Tina. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir nicht im WDR-Fernsehen zu sehen, sondern ausschließlich im Radio bei uns live zu hören. Wieder mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und ihr könnt auch morgen uns wieder erreichen ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Tschüss und gute Nacht. Bis morgen. Ciao.